Bayern 2 Radiotexte. Und gleich am Anfang in eigener Sache. Letzten Donnerstag wurde der Bayerische Rundfunk ja bestreikt. Deshalb hören Sie erst heute hier die dritte Folge Uwe Jonsson und die für heute angekündigte Strindberg-Erzählung vom romantischen Küster auf Rornö verschieben wir auf den Januar. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. So heißt es am Anfang von Uwe Jonssons Roman Mutmaßungen über Jakob. Erstaunen drückt das aus. Jakob hat sich ausgekannt. Er war ein erfahrener Eisenbahner. Und doch hat der Zug ihn erfasst. War es ein Unfall? Selbstmord? Mord? Heute hören Sie hier in der klassischen Lesung den dritten Auszug aus diesem Roman der beiden Deutschlands, wie er einmal genannt worden ist. Er erschien vor Mauerfall, sogar vor Mauerbau. Er spielt 1956 in der DDR, in den Tagen um die Niederschlagung des Ungarnaufstands herum. Willkommen dazu, sagt, wie immer in den Radiotexten am Donnerstag, Judith Heidkamp. Zum Lesen ist das ein sehr schwieriger Text und ich finde diese Lesung von Gerd Hauke, die die Kollegen vom Hessischen Rundfunk vor tatsächlich 35 Jahren produziert haben, wirklich großartig. Klar springt Jonsson ständig in neue Szenen und Konstellationen, die nie richtig benannt werden. Ständig muss man sich denken, wer denn eigentlich spricht und was wohl eigentlich gemeint ist. Aber genau darum geht es ja auch. Was bleibt denn, wenn man nicht mehr fragen kann, als Mutmaßungen? Geradezu doppelt gilt das für den Geheimdienst, der in Gestalt eines Herrn Rolfs auftritt. Ab und zu schlüpfen wir auch in seine Monologe. Dann ist ich gleich Stasi. Rolfs beschattet den ganzen Roman lang sämtliche Geschehnisse und Personen, manchmal offen, manchmal verdeckt. Er will Gesine Kresperl, die für die NATO arbeitet und schon länger in den Westen gegangen ist, als Mitarbeiterin anwerben. Er hat auch Jakobs Mutter verhört, die daraufhin ebenfalls die DDR verlassen hat und nun in einem westdeutschen Flüchtlingslager ist. Und alle fragen sich, wie Jakob das nimmt. Jakob selbst sagt nicht viel. Er ist Dispatcher bei der Bahn und muss dafür sorgen, dass alle Züge trotz Mangelwirtschaft pünktlich sind. Und im heutigen Ausschnitt muss er sogar entscheiden, ob er die Militärs, die zur Niederschlagung des Aufstands nach Ungarn unterwegs sind, zuerst durchlässt. So lautet der Befehl. Oder ob er das nicht tut. Was ja, wie allen handelnden Personen sehr bewusst ist, in diesen frühen Jahren der DDR durchaus eine Möglichkeit wäre. Jakob und Gesine sind das große Liebespaar dieser Geschichte, aber auch ihre Königskinder. Über Grenzen und Lebensauffassungen können sie nicht hinweg. Jakob wird ein paar Tage in West-Berlin verbringen und dann doch zurückfahren, kurz vor seinem Unfall. Und schließlich ist da noch Jonas Blach, der im heutigen Ausschnitt eine wichtige Rolle spielt. Auch er liebt Gesine. Er ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität, hat kritische Ansichten veröffentlicht. Ihm und seinem Professor werden konterrevolutionäre Umtriebe vorgeworfen. Beide verlieren ihre Stellungen. Orientierungslos fährt Jonas zu Jakob, wobei die Zuträger der Stasi natürlich geradezu synchron an ihre Stellen berichten. Soweit die wesentlichen Personen, lassen Sie sich einfach ein auf die vielen Perspektiven und Mutmaßungen, Meinungen, sagen die Figuren oft, von dem, aus dem wir letztlich unsere sogenannten Realitäten bilden. Was nicht heißt, dass alle Meinungen gleich gewertet werden müssten. Uwe Jonsson, Mutmaßungen über Jakob, gelesen von Gerd Hauke, dritter Auszug. Am frühen Morgen. Mit dem ersten Zug aus Jericho fuhr Herr Dr. Blach zurück in die Städte Berlin. Kresperls Tochter stand in dem ersten Postamt hinter der Grenze und beschrieb ein Telegrammformular mit Worten für ihren Vater. Herr Rolfs war von der Autobahn zurückgekehrt durch die Südvorstadt über die Große Brücke und saß vor den Berichtszetteln der beiden letzten Tage. Er erfuhr, dass Jakob seit Dienstagabend aus der Stadt verschwunden sei. Nach kurzer Zeit kam die telefonische Meldung, die ihn aus einem Wagen vom Typ Pobieda hatte steigen sehen, vor 20 Minuten an der Straßenecke neben seiner Wohnung. Er sei nicht in Uniform gewesen. Die Dienststelle Jericho teilte mit, Herr Dr. Blach habe den Frühzug benutzt, seine Fahrkarte sei ausgeschrieben für Berlin. Dann kam der Text des Telegramms. Die Sekretärin des Englischen Institutes sagte, der Chef kam nicht in die Stadt, rief aber an. Die Hilfsassistenten fragten, ob das Seminar ausfällt. Dabei hatte ich den Zettel an der Tür hängen lassen. Zweimal wurde aus dem Haus angerufen, aus der Stadt noch öfter. Aber das war immer derselbe. Ich sage, Herr Doktor ist auf Dienstreise, mehr wusste ich ja nicht. Wenn ich wenigstens Bescheid gewusst hätte. Und da fragte ich nichts weiter, als haben Sie eine gute Reise gehabt, als er kurz nach Tisch in der Tür stand. Er war geradenwegs vom Bahnhof gekommen, kennst ihn ja, blieb vorn an stehen und sagte, da sind Sie ja. Das sagt er immer. Aber heute hört es sich wirklich erstaunt an. Lange Zeit war er nicht ganz da. Er setzte sich im Mantel bei mir hin, als wollte er so bleiben und weggehen. Als wäre er nicht bei uns zu Hause. Sah auch vor sich hin, ohne was zu denken. Das sieht man nach ein paar Jahren. Sonst sah er einen kleinen Augenblick weg und überlegte sich was, bis er grinste, dann kam es. Aber jetzt starrte er, als wäre ihm was zugestoßen, was man nicht denken kann. Als wäre es mir ein Gefühl. Er sah die Zigaretten an und begriff sie nicht. Ich, unermüdlich, hielt sie ihm hin. Dann nahm er eine und griff in die Tasche und holte einen Groschen raus und legte ihn in die Schachtel neben der Schreibmaschine. Aber ich suchte den Groschen wieder raus und sagte ihm, wir wären ja alte Freunde. Verstehst du nicht, hm? Weil ich ihn hochmütig genannt habe, so im Stillen, ja? Nicht, weil nun schon alles egal war, auch nicht wegen Mitleid. Denn passiert ist ihm was und ich versuchte mir vorzustellen, was mag denn das für eine sein? Sondern weil ihm auch passieren konnte, was einem Menschen eben so zustößt. Die Hochmütigen können alles von sich abhalten. Dies hatte er nicht von sich abhalten können. Ich sagte ihm, er soll den Chef anrufen. Das erfährt er alles früh genug, dachte ich. Ich erzählte ihm von den anderen Anrufen und dass da so ein komischer Name dabei war. Da sah er auf die Uhr. Mit dem Namen stimmte es also. Ich sage ihn dir lieber nicht, dann brauchst du ihn nicht zu vergessen. Irgendwas musste ja mal stimmen heute. Zu den anderen aus dem Haus sagte er bloß, er hat vergessen, seinen Monatsbeitrag für die Gewerkschaft zu bezahlen. Das war so frech wie immer früher. Aber es kümmerte ihn nicht, dass er das ja ganz hübsch gesagt hatte. Nun hätte er ins Chefzimmer gehen können und anrufen, verstehst du? Aber er zog sich mein Telefon ran und fing an, Teilnehmer meldet sich nicht. Meldet sich nicht. Und als ich das Zeichen zum 7. Mal quäken hörte, wäre ich am liebsten in die Luft gegangen. Der Chef wollte den ganzen Tag nicht aus dem Haus gehen und warten. Nun ist er nicht da. Warum kommt hier keiner, fragte Blach und sah im Zimmer umher. Sonst sitzen sie da haufenweise und wollen das Neueste wissen und auf den Chef warten und Zigaretten von mir kaufen. Jetzt waren wir schon 6 Minuten ungestört. Das erfährst du alles früh genug. Ja, und da habe ich dir ja gleich vorhin gesagt, da kam der Chef. Kennst ihn ja, hast ihn noch neulich gesehen, der so aussieht wie ein Igel, diese kleine, rührende, kurze Person mit dem Kopf im Nacken. Nun mit beiden Händen vorgestreckt auf Blach zu. Da sind sie ja. Er meint es aber. War ganz merkwürdig, ihn mit leeren Händen zu sehen, sonst muss der Taxichauffeur ihm 2 große Taschen schwer mit Büchern nachtragen und nach denen sieht er sich dann immer um. Igel, sagen wir. Er kann sich rasieren, so viel er will. Er sieht doch aus wie ein Igel. Nun, mit dem Zeigefinger hinten im Hemdkragen reibt sich Start Blach an, freut sich, dass er da ist. Ich hätte sie gern, kannst du dir ja vorstellen, in meinem Zimmer gesprochen. Blach wiegte sich in den Schultern, damit er nicht so viel größer aussah als der Chef. Habe ich nie gemerkt, hatte aber immer getan. Nickte mir zu, ging hinterher. Ich war so aufgeregt, dass ich die Zigarette nahm, die er hatte liegen lassen. Lief im Zimmer umher, schloss die Tür ab, denn ich dachte, sie würden anfangen zu schreien, genügt ja, wenn ich das höre. Es blieb ganz still. Dabei hatten sie die äußeren Türflügel offen gelassen. Ich ging hin, machte sie zu, knarrt es. Ich hin, nehm den Hörer ab, der Chef. Ganz freundlich, gelassen und alles. Ach, bitte kommen Sie doch zum Diktat. Ich holte tief Luft und rein. Es war, als hätten sie es in 3 Worten abgemacht. Der Chef in seinem Sessel, Blach am Fenster. Sein Hemd sah aus, als hätte er es selbst gewaschen. Naja, den ganzen Tag auf der Bahn, nicht ausgeschlafen, nun war er aufgewacht. Ich meine, als ob er das von vorhin für eine Weile losgeworden wäre. Er gab nicht an, war nicht unruhig, stand bloß neben ihm Und ich dachte, wie oft ich sie schon so nebeneinander gesehen habe und dass es doch eine angenehme Zeit war, seit Blach ins Institut gekommen ist. Er konnte den Chef nehmen, der Chef mochte ihn. Und sieh mal, was so der eigentliche Ärger war. Da bin ich ja nie rangekommen. Blach hat es erledigt und mir diktiert. Ich legte es dem Chef vor, er zog die Augenbrauen ganz hoch und suchte nach Blach. Blach sah ihn ebenso erstaunt an. Er unterschrieb. Und dann standen sie so nebeneinander und hatten es wieder mal fein gemacht. Es war, als ob ich gewusst hätte, was kommt. Der Chef fing an, in Anbetracht, aber das hatte ich schon stehen auf meinem Block. Er beugte sich seitlich und griff Blach am Handgelenk und schüttelte hilflos den Kopf. Blach zuckte mit den Achseln, es war ja wirklich schwer zu sagen. Sie fingen nochmal an. Professor, sagt Blach, schade, dass ich es nicht mehr genau im Kopf habe, also ungefähr, es ist sehr nett, dass der Chef ihn meint, aber er soll sich lieber verbitten, dass man ihm vorschreibt, welchen Assistenten er behalten darf und welchen nicht. So. Ja, sagt der Chef, es ist ein Eingriff. Die Beurteilung wissenschaftlicher Äußerungen nach dem politischen Nutzwert ist eine durchaus läppische. Ich sagte ja, ich weiß es nicht mehr. Aber es wehte einen an und wenn ich damit über die Grenze gefahren wäre, könnten wir es jetzt im Radio hören und ich hätte 200 Westmark, könnten wir den Mantel kaufen. Ich meine ja bloß. Blach machte es sehr förmlich, verwaltungstechnisch. Das war eigentlich noch besser. Nach dem Arbeitsrecht durften sie gar nicht kündigen und schon gar nicht beide auf einmal. Wir waren so sicher, dass kein Mensch was daran findet. Und sie haben es bloß einer für den anderen getan. Ich weiß nicht. Es war eben so. Ich kann da nicht allein sitzen, wie übrig geblieben. Dann sagen sie im Haus, ich hätte sie verpfiffen oder so. Ach, ich mochte eben nicht mehr. Und als sie rausgegangen waren, setzte ich mich hin und schrieb meine Kündigung dazu. Jetzt kannst du schimpfen, aber nicht länger als 5 Minuten. Ich sehe ja, jetzt ist es Unsinn, ein ganz verfluchter Anstand und Edelmut. Aber da, in der halben Stunde, da stimmte es. Ich mochte sie nicht allein lassen. Es hat einer angerufen, der fragte nach Blach. Ich sah Blach an, er bewegte hochmütig. Hochmütig, jetzt mag ich es. Amüsiert den Kopf von einer Seite zur anderen und ich sagte, Herr Doktor ist nicht im Hause. Es war zu Ende. Sie nahmen sich am Arm und gingen raus. Ich möchte bloß wissen, der Chef hat alles und ein Bankkonto. Der liegt jetzt zu Hause und hört Musik. Aber was Blach jetzt macht, möchte ich wissen. Hast du die Kündigung auf dem Tisch liegen lassen? Ja. Dann gehst du morgen früh hin, bevor die Putzfrau kommt, nimmst sie weg. Nein. Doch. Wenn man es so genau nehmen will, kann man nirgends mehr arbeiten. Wo soll da das Geld herkommen? Zeig doch mal her, was du da liest, Junge. Das interessiert mich. Der gedankliche Aufbau und was sich ergeben soll. Fragen des Stils und des Ausdrucks. Darin hatte ich gute Noten, vielleicht bin ich dir behilflich. Und ob du deinen Mund so ablesbar öffnest wie bei Crespal. Crespal erinnert mich wie eigenes Leben. Und er ist doch nichts weiter als eine von unzähligen Bekanntschaften. Diese Schreibmaschinenblätter hast du kaum für Leute wie Jakob geschrieben, nicht wahr? Was stellst du dir vor? Ich habe gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass sich Folgendes herumspricht. Es kann einer also doch nicht sich hinstellen und reden, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ängstigen Sie sich vor dem ausgeräumten Institut, zeigen Schwäche. Ich sage Unnachgiebigkeit. Oder wir verstecken uns in den Heizräumen. Den Alten werden wir zurückholen, wenn sein Assistent unseren wissenschaftlichen Möglichkeiten über die Grenze ausgewichen ist. Er mag jetzt noch 40 Mark haben, er weiß nicht, wo er morgen hingehen soll. Er steht außerhalb, als wäre er schon im Westen. Überlege dir doch mal, das ist nicht alles. Nachdem du auf die Straße gesetzt bist, ist es doch gut möglich, dass ich 2 Tische entfernt im selben Kaffeehaus sitze wie du und auf den Kellner warte. Es ist denkbar, dass ich dir näher komme als gestern Abend, sage ich. Aber er liest und liest, was er geschrieben hat, als erstaunte ihn die eigene Handschrift. Zeig mir doch mal. Setzen Sie hin, ich zahle gleich. Zu heiß. Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Doch, ja. Waren Sie nicht? Er wird es in die Manteltasche stecken und warten, bis er Kaffee und Zigarette am Ende hat. So macht man das. Ich müsste aufstehen, durch den Gang gehen, mich anziehen, aber mit seinem Mantel, ihm meinen am Rücken hängen lassen, raus auf die Straße weg. Der Kellner? Ich habe bezahlt. Dann weiß er ja Bescheid. Er weiß aber nicht Bescheid, wenn ich zu dem Papier noch das Portemonnaie nehme oder ein bisschen von dem Geld. Einleuchtendes Motiv. Das Papier ist Zufall. Aber er kann sich doch keinen neuen Mantel kaufen. Den Mantel gebe ich ab auf dem Fundbüro. Kommt er hin und sagt, mein Mantel ist aus grauem Popelin. Ist es dieser? Ja, fehlt was, bloß Geld. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, Edelmut in der Verbrechermoral. Dieb teilte das Geld und entkam, gab Mantel ab in Fundbüro. In der Zeitung steht eine ganze Menge zur Zeit. Ich verstehe es nicht. Was sitzt er hier, als wollte er bleiben? Ich habe ihm Anlass genug gegeben. Mehr geht mich nicht an. Soll er sein Papier hintragen, wo er will? Das ist ein anderes Amt. Ich befasse mich nicht mit Taschendiebstahl. Und da kamen sie sich vor, als hätten sie die Fäden aus der Hand verloren. Ich fühle mich nicht als Puppenspieler. Ich gebe zu, dass der Ausfall der Bewegungen sich nicht mit meinen Erwartungen deckte. Ich hatte zu lange mit anderen Verhältnissen gearbeitet. Nennen Sie es die atmosphärische Nachwirkung von Jericho. Deswegen haben Sie aber doch nicht alles laufen lassen können. Sie haben mich fragen müssen, was Dr. Blach inzwischen getan hat. Ich habe Ihnen erzählt, was ich von Jakob weiß. Statt jetzt für die Ergebnisse Ihrer Handlungen zu sorgen, haben Sie, ja, ich habe ein Gutachten für das Fernsehen gemacht. Über irgendeine waffentechnische Sache. Sie können lachen. Warum haben Sie nicht mit Jakob reden mögen? Worüber denn? Er lebte noch so eine Weile. Ach, weißt du, sagte Jakobs 17-jährige Melderin, die mit ihrer Freundin im Vorzimmer der Prüfung saß und gern über etwas anderes reden wollte, das ist ein Lustiger. Hätt's gedacht? Ich kann es aber auch nicht so sagen, schon wie er reinkommt. Denn gibt er dir die Hand und sieht sich um, als ob er sich nicht erinnern kann, steht so da mit der Hand im Nacken, bis er sich endlich hinsetzt und sagt, wollen wir anfangen. Als wäre es nichts, was du da alles machen musst und schnell sein und genau. Als wäre es spazieren gehen und Blumen pflücken, so. Wenn kein Betrieb ist, schaltet er erstmal einen Lautsprecher nach dem anderen ein und lässt sie reden. Er kennt sie ja alle. Was man da so zu hören kriegt, wo sie gestern Abend gewesen sind und wer Krach zu Hause hat und Mariechen kriegt ein Kind, sie weiß noch nicht von wem. Nein. Aber davon kann ich natürlich nichts erzählen. Ich bin nur zufällig da zur Ausbildung. Sie reden ja nicht mit mir. Dann geht's los. Ich fange an zu schreiben. Und sowas. Alle Leitungen sind besetzt. Wir brauchen aber noch eine. Und auf der sitzen zwei. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Komm doch heute Abend. Ich werde bei sowas ja rot. Dann steht er auf und nimmt mir den Hörer aus der Hand und hört eine Weile freundlich zu und wartet, bis sie sich verabredet haben. Aber von vorn anfangen lässt er sie nicht. Er schaltet um und wir haben die Leitung. Ich meine, er hätte ja lachen können über mich. Aber er geht so überernst zurück und macht weiter, dass mir das Lachen aus dem Gesicht springt. Dann macht er die Augen eng und nickt und findet es auch. Verstehst du? Ich dachte ja Wunder was, als ich zu ihm kam wegen dieser da vom Reichsbahnamt. Weiß doch, die ist so fortschrittlich, er hat sie einfach sitzen lassen, sagen sie. Und sonst habe ich auch schöne Sachen gehört. Ja, das mit dem Lindenkrug, wo die Schaffnerinnen gegen Mitternacht auf dem Tisch tanzen und, naja, aber erzählt wird viel. Was ich dir gesagt habe und was du so siehst von seinem Umgang, das ist alles sehr nett und ruhig. Ruhig. Wenn wir Arbeitsbesprechung gehabt haben beim Amtsdispatcher, manche regen sich da fürchterlich auf und schimpfen auf Gott und die Welt. Es geht nicht, was die sich da so ausrechnen. Er macht es einfach. Und wenn es eben nicht gegangen ist, sieht er mich an, was ich wohl sage. Das ist so eine Art stilles Lachen in einem einzigen Blick und wir fangen an zu reden, ohne uns aufzuregen, dass jeder zu seinem Recht kommt. Ganz viel bei Lernen. Oder wenn einer von seinen Freunden kommt und erzählt vom Heiraten, er macht da keine Witze oder so, auch wenn ich lange rausgegangen bin. Dann sitzt er immer noch so ebenmäßig da und hat den anderen höchstens gefragt, wie viel Geld er denn nun braucht, verstehst du? Und der hatte ja bald raus, dass mir nicht ganz wohl war wegen der Prüfung. Da hat er den ganzen Stoff mit mir durchgenommen. Und wie? Ohne, dass ich das merke. Nebenbei. Er gibt Einfahrt. Ich schreibe auf, Einfahrt, Uhrzeit, Kreuzung von Zug so und so mit so und so. Wir telefonieren und überreden den FTL. Er will nicht, er muss. Was ist dein Blockfeld, fragt er. Ein elektrisches Schloss zum Verriegeln von Fahrtstraßen, Hebeln und Signalen. Stimmt das? Ja. Er zeigt mir die Lageskizze. Da sind drei Gleise. Wenn der FTL Gleis 1 freigeben soll, er lässt mich erklären. Der FTL blockt sein Befehlsabgabefeld A2, damit gibt er dem Stellwerk A2 Befehlsempfangsfeld frei, der Block wird weiß. Nun hat er, der FTL, sich alle feindlichen Befehlsabgabefelder gesperrt, die im Stellwerk stellen die Weichen und legen die Fahrstraße blockelektrisch fest mit Festlegefeld A1-2. Damit wird beim FTL Auflösefeld A1-2 entblockt, jetzt können die im Stellwerk Signal A2 ziehen. Einfahrt. Er hat natürlich dazwischen geredet und wenn du dir das so vorstellst, im Unterricht nicht und in den Büchern kannst du dir das auch nicht klar machen. Aber hier habe ich sie gesehen, wie das so hin und her geht, dass da überall jemand sitzt und so und immer noch eine Kleinigkeit dazu. Wenn mir also ganz klar war, dass der Zug kommen kann, dann fragt er, und nun erklären Sie mir bitte, warum der Zug nicht kommt. Siehst du, das kannst du nicht erklären. Da lachst du eben. Aber es war ganz richtig, dass ich im LA-Verzeichnis nachgesehen habe, da stand für alle Züge Grund, Weiche nicht signalabhängig. Er fängt von vorne an und redet zu wie einem kranken Pferd. Er soll sich nicht so haben, der FTL. Und das meine ich mit lustig. Ganz viel lernen. Denn es gibt auch Dispatcher, die sitzen bloß vor dem Mikrofon und geben Anweisungen. Und wenn du sie nach der Streckenelektrik fragst, dann haben sie damit nichts zu tun, das wissen sie nicht so genau. Aber er hat alles in seinem Kopf, ohne stecken zu bleiben. Und als ich ihm einmal mit der Hand über dem Tisch zeigte und jammerte, wie hoch der Stapel von allen Vorschriftenbüchern ist, hat er bloß nachgesehen, ob es die richtige Höhe hat und genickt. Sagt, ein Arzt muss auch viel lernen. Das meine ich. Aber Sie wissen doch, dass Sie sich inzwischen gesehen haben, nicht wahr? Gewiss. Ich weiß sozusagen alles. Und es nützt mir nichts. Denn die Maschine lief ja weiter. Ich konnte die Berichte nicht abstellen, mir hätten die Unterlagen gefehlt. Oder ich hätte mir eingebildet, dass ich den ganzen Vorgang nicht mehr übersehen kann, weil mir ein winziges Stück von 3 Minuten darin fehlt. Das habe ich nicht ansehen lassen. Was ist da vorgefallen? Ich weiß also, dass Herr Dr. Blach am folgenden Dienstag Jakob besuchte, das war der 30. Oktober. Am folgenden Tag reiste Jakob ab in den Westen. Sie verbrachten den Abend. Ich kann nichts anfangen mit diesen Kenntnissen. 15.20 Uhr. Er kam vom Personenbahnhof durch die Stadt mit der Straßenbahnlinie 11 und ließ sich von der Schaffnerin das Reichsbahnamt zeigen. Vor der Tür standen 2 Eisenbahnlehrlinge. Die fragte er nach Herrn Abs. Er dachte, sie tragen auch die Uniform, sie werden ihn wohl kennen. Aber sie hatten den Namen nie gehört. Sie sahen dem zivilistischen Fremdling ins Gesicht auf eine Art des Misstrauens, die Jonas sofort an die Aufstände denken ließ und an rote Plakataufrufe. Seid wachsam gegen Agenten. Und es war falsch. Die Jungen hatten nur gemeint, wenn schon ein Fremder kommt, sollte man ihn wenigstens von Ansehen kennen. An diesem bemerkten sie eine gelassene, zuversichtliche Erwartung von Hilfe und Auskunft. Jonas war immer noch gewohnt, alles funktionieren zu sehen. Da riefen sie den Pförtner heraus, der konnte vor lauter Heiserkeit und Blutandrang keinen freundlichen Ton hervorbringen, wie es schien. In Wirklichkeit freute er sich über die Unterbrechung und wies erst einmal unbestimmt in den Dunst, wo Flötenpfiffe neben einem vernebelten Koloss aufstiegen, ehe er ihm sagte, oder vielleicht konnte er es ihm auch nicht sagen, und jetzt kam Sabine. Bisher war alles richtig. Aber Sabine kam nicht. Sie haben sich kennengelernt, ja. Das ist aber nicht beobachtet worden. Und hier hätte ich es ohnehin nicht geglaubt, denn sie kannte ihn noch gar nicht. Führt man einen gänzlich Fremden 6 Minuten lang? Sabine nicht, weil Jakob eine so lange Zeit hätte für absichtliche Erinnerung halten können. Das aber wollte sie ja nicht. So dass Jonas den Weg allein suchte bis zu den Posten vor der Gittertür. Bis zu den Posten, die er in einer Art Hellsichtigkeit nicht gefragt hatte um eine Auskunft als ein Fremder, sondern er ging an ihnen vorbei, als sei er bestens vertraut mit den Räumlichkeiten und habe Dienstliches in seiner Aktentasche und sah vor dem Eintreten hoch an dem sauberen, roten, ordentlichen Gemäuer, sodass er in der niedrigen Halle vor der Pförtnerkabine sich fühlte wie im Keller, wegen der ungeheuren Menge von Aufbau über dem untersten Geschoss. Sagte guten Tag und griff mit einer nur in Berlin erlernbaren Selbstverständlichkeit in die Brusttasche und legte den Ausweis aufgeschlagen auf das Fensterbrett und sagte, Herrn Abs bitte. Lustig, dass die Posten vor der Tür nur Schmuck und Zierde sind. Nein, das ist anders. Die Aufgabenbereiche sind nicht genau abgegrenzt. Die Polizeiposten hatten eine Zeit lang auch den Pförtnerdienst. Das heißt, sie ließen niemand durch, was theoretisch ganz in der Ordnung ist, aber sie hatten natürlich keinerlei Einsicht in das verwickelte Gefüge des Betriebs und der dienstlichen Zuständigkeit, sodass die Reichsbahn selbst sich behindert vorkam durch die zu beflissene Einhaltung ihrer eigenen Vorschriften. Da wurde die Pförtnerloge innen wieder besetzt mit einem Mann, der abschätzen konnte, wer nun ausnahmsweise doch durchdurfte, und die Posten draußen machten die polizeiliche Vorkontrolle. Und wenn Blach schon ihnen hat seinen Ausweis vorzeigen müssen, was ich annehme, so wird er innen noch mehr das Gefühl erworben haben. Bitte? Ja, als sei ein harmloser Spaziergänger unversehens vom Bürgersteig weg hinuntergezaubert worden in die unterirdischen Gewölbe eines Generalstabes. Draußen schien die Sonne, und in Wirklichkeit ist Krieg. Denn Jenning, wenn er es war, wird ohne einen Blick auf den Ausweis, ohne zu zögern, gesagt haben nein. Und erklärte dem Fremden mit vielem Genuss, wie unmöglich das Betreten des 5. Stockwerks sei für Privatpersonen und aus welchen Gründen. Sehen Sie mal, da braucht man nur eine Meldung zu überhören und der Blockwärter auf der Strecke hält dem Zugführer die falsche Tafel hin. Denn Jenning war Blockwärter gewesen, das konnte er beurteilen. Und natürlich war sein schiefer Gesichtswinkel für die Diskussion über einen Passierschein. Den Pförtnern beliebt es. Ich sehe nicht, wie Jonas an so verständigen, gewichtigen Blockwärter-Einwänden vorbeigekommen sein soll, wenn nicht endlich, jetzt er, Sabine aus dem Fahrstuhl kam und einen fremden, jungen Mann nach Jakob verlangen hörte. Und wann ist der Dienst von Herrn Abs denn zu Ende? Da nahm sie ihn mit und kehrte um zum Fahrstuhl, anstatt auf die Straße zu ihrem Büro zu gehen, und während sie vor der Signalscheibe auf den Kasten warteten, nannten sie sich ihren Namen, während Jenning sich mürrisch grinsend abwandte und den Telefonhörer abnahm und Jakobs Nummer wählte. Er wollte sich sozusagen entschuldigen, indem er den Besuch ankündigte. Sabine ist sehr hübsch. Und in dem engen aufsteigenden Gehäuse wird er ihr heiter und angeregt erklärt haben, dass man sich bei solcher Wachsamkeit vorkommen könne wie ein Pfadfinder oder wie ärgerliches Sandkorn in der Maschine oder wie ein unnützer Mensch überhaupt, ohne dass ihm anzumerken war, wie dies auf ihn zutraf im gesellschaftlichen Zusammenhang. Er war ohne Arbeit, ohne Aussichten, ausgeschlossen, nichts als er selbst. Ein junger Mann ohne Bewandtnisse. Denn was sich in der Anzahl von Mark ausdrücken lässt als der Rest vom vorigen und letzten Gehalt, ist nicht viel. Damit kann man tanzen gehen. Ich sehe eine andere Möglichkeit. Einmal, wie Sie sagen, Sabine brachte ihn nach oben, während sie bei aller Lustigkeit des fremden, zivilisierten, grundsätzlich klugen Geredes entweder von neuem ihre Entfernung von Jakob abschätzte. Dies war einer von seinen Freunden, den sie nicht kannte und nie gesehen hatte und nicht einzuordnen wusste. Wenn Jakob mit solchen Leuten umging, musste er sich unerreichbar verändert haben. Oder dass sie ihn für abgesandt hielt von mir. Denn er wird sich so unschuldig freundlich verhalten haben, dass es nicht zu glauben war. Er konnte eine Nachricht, einen Befehl, eine Empfehlung für Jakob haben oder für sie. Und darum brachte sie ihn nicht an Jakobs Tür, sondern ließ ihn zurück in der Kulturecke, wo zwei Sessel stehen neben einem Tisch mit der Eisenbahnerzeitung und dem Organ der Gewerkschaft. An die Wand ist eine Fahne gepinnt, die die Bildnisse der Staatsoberhäupter unterstützt. Ich sage es, wie es Blach erschienen sein muss. Diese Kulturecken gleichen sich, in seinem Institut wird sie ähnlich gewesen sein. Er fing natürlich an zu blättern, und als Jakobs Melderin vor seinem Sessel stand und ihn nach seinem Namen fragte, hatte er nahezu vergessen, dass Sabine an ihm vorüber zum Fahrstuhl gegangen war. Denn bedankt wollte sie nicht werden, sie nahm ihm übel, dass er sich nicht angedeutet hatte. Aber er war wirklich der Einzige, der von nichts wusste bis gestern Morgen. Also wie denn nun? Ich sage ja. Sie muss ein Klopfzeichen für Jakobs Tür gewusst haben. Und sie sagte nur durch den Türspalt den Namen von Jonas und ging zurück in der Meinung, dass Jakob nun werde mit ihr reden können, wenn dieser unbekannte junge Mann abgesandt war von Herrn Rolfs. Das konnte aus mehreren Gründen nicht ausgesprochen werden. Ich will hierfür nicht aufkommen. Ich möchte nur für mich erklären, dass es nicht zufällig war, dass keiner sie gestern verstanden hat. Sie brauchen nicht zu zögern. Noch können Sie zustimmen. Also gut. Wir einigen uns darauf, dass niemand besteht aus den Meinungen, die von ihm umlaufen. Ich möchte jetzt aber fragen, was Blach denn bei Jakob wollte. Hier mag Ihnen die zeitliche Folge fehlen. Er hatte das Manuskript des Entwurfs in der Redaktion abgegeben. Es war für den Druck angenommen mit dem Vorbehalt, dass die politischen Ereignisse der folgenden Tage die Veröffentlichung eher verbieten könnten. Da hatten Sie recht. Aber noch fuhr Ihr Chauffeur täglich nach West-Berlin, während er Ihren Wagen vor dem Tor des Fernsehfunks stehen ließ und kam zurück mit den neuesten Illustrierten, in denen die originalen Bildberichte aus Budapest genauso viel wert waren wie sonst Fürstenhochzeiten. Das wollen Sie ja gar nicht bestreiten. Aber er hat sie Ihnen wenigstens nicht vor die Nase gelegt, nicht wahr? Ja. Blach hatte also weiter nichts zu tun als private Dinge. Er wird spaßeshalber versucht haben, den Entwurf zu einem Buch auszuarbeiten. Einige Tage saß er sehr gleichgültig und aufmerksam in seinem Zimmer an der Kirche von Pankow. Die Miete war bezahlt. Irgendwelche nützlichen Hinweise auf Arbeitsstellen hätte er nur von seinen Freunden bekommen können. Die hätten versucht, ihn wieder unterzubringen, vor meinen sehenden Augen. Er aber fuhr zu Jakob. Dresden ist auch eine schöne Stadt. Was wollte er von ihm? Wir wissen doch ausführlich, was Sie an diesem Abend unternommen haben. Und wir wissen nicht, welche von den Einzelheiten Jonas sich gewünscht hat, worauf er sich gefreut hat während der Reise. Und es ist nicht bekannt, was Jakob eigens in die Wege geleitet hat und was sich zufällig ergab. Wir mutmaßen also. Zunächst einen Besuch bei einem vernünftigen, verantwortbaren, praktischen Leben. Dass Jakobs Rücken in der geöffneten Tür zu sehen war, wie er vor seinem schrägen Tisch saß mit den Händen im Schoß und zu den Lautsprechern aufblickte. Die Lautsprecher sagten, wird Zug 451 angenommen, ich wiederhole, wird 451 angenommen und antworteten sich, Zug 451 wird angenommen, wenn 131 eingefahren, ich wiederhole. Jakob beugte seinen Nacken vor und schaltete auf das Mikrofon um und sagte, 451 sofort annehmen, auf Gleis 1131 Durchfahrt auf 2. Die Melderin saß schon wieder über dem Berichtbogen und schrieb mit, während die Lautsprecher wiederholten. Jakob hob die rechte Hand über die Schulter, ohne sich umzuwenden. Diese Bewegung hat etwas sehr Gefälliges und Höfliches in sich. Und Jonas sah, dass es hier auf einen Händedruck nicht ankam. Als Jonas die Hand wieder losgelassen hatte, kam Jakobs Gesicht schräg über die Schulter. Er betrachtete den Besucher freundlich, und weil seine linke Hand schon wieder umschaltete, schien es, als könne er nur den Anblick des Besuchers in sich aufnehmen, aber keine Gedanken darauf verwenden. Dies mochte jedoch eine Eigentümlichkeit von Jakob überhaupt sein. 20 Minuten, sagte er. Jonas ging zu dem Hocker am Fenster. Ein Flügel stand offen, schräg über ihn hinweg schlug leichter Sprühregen. Von der Straße gesehen war der Himmel so tödlich blau gewesen wie Oktober. Jetzt war die Gegend im Westen strahlend weiß und hart. Das gefilterte Sonnenlicht drängte sich scharf unter dem Regen hindurch. Deswegen waren die einzelnen Tropfen zu unterscheiden. Für den Abend waren Klumpenwolken zu erwarten. Plötzlich war Jakob am Fenster gewesen. Er hatte eine Seifenschale auf das Fensterbrett gestellt und seine Zigaretten zurückgelassen und war lautlos zurückgegangen, nachdem er mit einem Lippenlängen und einem Augenwenden wegen der Melderin angedeutet hatte, sie ist sehr nett. Sehr jung, du siehst ja. Wir reden nachher. Saß ergeben gegen die biegsame Lehne seines Drehstuhls gestützt mit den Händen im Schoß und führte seine Gespräche, als sei er auf der Treppe eines Mietshauses angehalten worden und lasse sich die Neuigkeiten eines fremden Tages erzählen. Ohne Interesse, ohne Ungeduld, hier saß er nun einmal. Soll einer erst drauf kommen, sagte er. Sag bloß. Denk mal an. Nein, das ist kein Wettbewerb. Also Abstand 3 Minuten, die Vormeldung mache ich. In Ordnung. Wird angenommen. Wird angenommen. Und Jonas bekam eine unbändige Lust auf solche Arbeit. Hier handelte es sich um feste, dauerhafte Dinge. Wagen, Zugmaschinen, Apparate. Die Bewegung aller war sich ergänzend, sich entsprechend, zusammengeflochten und gebündelt in einer einzigen, überhöhten Übersicht. Aber was in Jakobs Kopf vorfiel und geschah, das hatte eine wirkliche Entsprechung. Da fiel in der Tat etwas vor. Musste einer sich hier nicht vorkommen, als versorge er allein die Zeit eines halben Tages und das Gelände eines kleineren Fürstentums mit Weltereignissen? Sie haben drei Knöpfe da, sagte Jakob, vorgebeugt schreibend. Und Jonas wandte sich um zu ihm. Wechselsprechverfahren, du weißt. Einer für Empfang, einer für Sendung, einer, um mich abzuschalten, ohne dass ich es merke. Er sah sich um. Lächelte Jonas? Ja. Aber eines Tages, sagte Jakob zurückgekippt in den Stuhl und feierlich das Mädchen neben dem Tisch anstarrend. Sie hob den Kopf in den Nacken zu ebensolcher Haltung von festlicher Ankündigung. Was für lustige Augen sie hat. Und er sagte, werden wir diese verdammten 113 Kilometer automatisiert haben, dann werde ich die Gleise als erleuchtete Glasstäbe vor mir haben, in vielen Farben. Das sind dann so kleine Lichtkäfer, die reisen voran, wie ich ihnen Platz mache oder den Kanal abwürge. Alles elektrisch, von einer Zentrale aus. Die Züge ohne Lokomotivführer, Relaissteuerung, Ultraschall. Stell dir vor, was da für Personal freikommt und was das einbringt. Jonas hatte sich wieder zurückgelehnt. Er hatte abermals das Gefühl von Missverständnis. Er schämte sich seines Lächelns, weil es höflich gewesen war. Und wenn dann eine Sicherung durchbrennt, fragte er. Ja, nein, sagte Jakob, dann bin ich sowieso Elektriker, Kontaktsucher. Er stand auf und ging unruhig im Zimmer auf und ab. Dann erinnerte er sich, dass er vorher heiter gewesen war und stützte sich freundlich neben Jonas auf den Sims und sah so auf ihn hinunter. Er hatte breite, harte Hände mit langen Fingern. Aber er konnte seine Finger nicht gerade strecken wie Jonas. Darin war die Arbeit nach dem Krieg stecken geblieben. Das ist aber der Fortschritt der Technik und was anderes, sagte Jonas. Zwei Telefone brummten. Jakob ging zurück und nahm dem Mädchen einen Hörarm ab. Während er zuhörte, war das andere Gespräch erledigt und Jonas sah, dass das Kind in aller Bescheidenheit sich darauf vorbereitete, etwas zu sagen. Wie alt mochte sie sein? 17 Jahre und sehr höflich. Jakob warf seine Hand auffordernd hoch, fing die Zigarette aus dem Wurf, wirbelte sie in den Mundwinkel und zündete sie achtlos an. Seine Blicke gingen hin und her über das Linoleum, wie die Zigarette über seine Lippen rollte. Dann schaltete er die Lautsprecher ein. Ausgefahren. Ich wiederhole. Was macht ihr da eigentlich? Fragte eine Stimme. Jakob starrte aus schmalen Augen auf den schräg verstrebten Brückenkasten über dem Fluss. Er kommt, sagte er. Aber jetzt schien es nutzlos. Denn sie konnten noch lange nicht nach Hause. Als Bartsch die Tür aufschloss, hatte Jakob eben ein weitläufiges Stück Zeit aus der Nacht geschnitten mit leichtem und schwerem Eilgüterverkehr und Vorortzügen und Fernverbindungen. Die blieben als ein verknäulter Haufen für den kommenden Tag. Man konnte es nur noch zusammenwickeln und ordentlich verschnüren und wegschmeißen, sagte er. Er hatte einen queren Strich gezogen und alle Fahrten mussten aufhören, wo der hingefallen war. Da schrien die Lautsprecher ihn schon lange an. Wie sie das machen sollten, so unendlich wären die Ausweichgleise nicht. Wie lange sollen denn die Fahrstraßen noch leer stehen? Ob denn verdammt nicht der eilige Verkehr noch schnell durchkönne? Wir haben ja auch was zu tun, nimm uns doch diesen einzigen Schnellzug ab, bitte. Aber die Anweisungen lauteten anders, die Fahrstraße musste frei bleiben. Wofür denn? Das werdet ihr schon sehen. Allerdings hatte Jakob da schon längst die Verbindung mit dem Dispatcher der Nordstrecke unentwegt am Ohr. Jedermann konnte hören, dass sich nichts rührte im Schallarm. Und da kam Bartsch, der mitten im Raum stehen blieb und sagte mit vergesslicher Andacht, »Diese Idioten, diese!« Und erst jetzt wandte Jakob sich zum Fenster, ohne hinzusehen, und sagte, »Das ist Dienstgeheimnis, verstehst du? Und wenn du rausgehen willst?« Aber Jonas schüttelte den Kopf, obwohl Jakob seinen Blick ja gar nicht von Telefon und Bildblatt entfernt hatte. Sie schwiegen alle vier und warteten. Stimmenlärm und Lampenlicht beulten den Raum immer mehr aus und irgendwo an der großen Wiese in der Dämmerung stand ein Güterzug beladen mit Panzern und Jeeps und leichten Kanonen vor einem unbeweglichen Signalarm. Das war der erste. Die Soldaten waren längst von den Wagen gesprungen und standen in kleinen Gruppen rauchend zusammen und wunderten sich über die vielen zivilen Züge, die ungehindert an ihnen vorüberkamen, während sie warten mussten. Und wenn Jakob sich räusperte über der Membran, sagte der Dispatcher der anderen Richtung, Sie geben ihn mir nicht. Jakob sank schweigend rauchend immer mehr vornüber. Bis sein Arm plötzlich ausfuhr und auf den Tisch schlug und Jakob schrie auf. Schreibt mir den Namen auf von dem Kerl. Der hat eine Meinung über die Russen. Hält er sie auf? Ja, glaubt ihr denn, dass wir uns nichts denken dabei? Ich weiß auch, wohin sie fahren. Hält er sie auf? Als ob 10 Minuten was nützen. Mach ihm klar, dass seine verdammte Ehrenhaftigkeit uns hier an den Rand bringt. Wir können nicht ewig reinen Tisch machen. Wir haben hier Züge zu stehen. Die Leute wollen nach Hause. Die haben auch eine Meinung über die Russen. Deswegen tun sie doch noch keinem Menschen was. 2 Minuten später kamen die Durchsagen aus dem Norden. Der Militärzug bewegte sich nach unten, würde in 20 Minuten durchfahren. Der Name des Ehrenpuzzels sei nicht rauszukriegen. In Ordnung, sagte Jakob. Sie warteten weiter, wie überall jetzt auf den zweiten Gleisen die abendlichen Arbeiterzüge und Schnelltriebwagen und Güterfahrten aller Art stillstanden, verständnislos neben dem freien Durchfahrtgleis, auf dem sich nichts rührte. Nichts. In den Bahnhofshallen traten die Beamten an die Anzeigetafeln und wischten die Zahl weg und schrieben eine höhere hin. Wird voraussichtlich 30 Minuten später ankommen. 40, 60, unbestimmt. Denn da hatten sie wohl den schweren, eiligen Zug mit windverwehtem Gesang durch den Nebel schlagen hören und unterhalb des Turms, er war nicht beleuchtet und sah von oben ungeheuerlich aus, wie ein rotäugig zurückkriechender Wurm. Er donnerte auf der Brücke, war weg. Aber der zweite, aus lauter geschlossenen Güterwagen mit je 40 Mann, war irgendwo hängen geblieben. Und gleich nach Ankunft dieser Meldung musste Wolfgangs Telefonistin, eine ältliche Frau mit einem träumerischen, zärtlichen Gesicht, die den Pullover für ihr Enkelkind in dieser Nacht hatte fertig machen wollen, ihr Strickzeug weglegen, denn Jakob stand auf vom Platz des Melders und setzte sich neben Bartsch, als müssten sie sich nun den Rücken decken. Da begann das Gehämmer von Fäusten an der Tür. Jakob beugte sich seitlich und hob von den schreienden Telefonen einen Hörer nach dem anderen ab. Hilflos, zirpend lagen die Schallarme nebeneinander, während die Lautsprecher erdröhnten von den Meldungen über die Durchfahrt der Kriegsmaschinen und unzählig zivile Züge angeboten wurden und nicht angenommen von Jakob, der weniger ungeduldig als Bartsch jedoch ebenso zuverlässig sagte Nein. Und auch schon nicht mehr erklärte, dass sie ja selbst nicht aus den Augen sehen könnten. Jetzt hatten sie eine ständige Verbindung mit dem Dispatcher Nord und dem Dispatcher Bahnhof und dem Wagendienst und mit der Transportpolizei, zentrale Befehlsstelle. Die Transportpolizei war in großer Eile vor den Zufahrtsstraßen zum Güterbahnhof aufgefahren. Die Funkwagen überall in der Stadt hielten an unter den Befehlen vom Bahnhof und wendeten und verteilten sich auf eine lange, unbebaute Straße zwischen hohen, nassen Bäumen. Das war vorläufig das. Nord meldete den Mannschaftszug, aber Bahnhof hatte nicht den Hörer am Ohr, denn noch klang der Rangierfunk unten in der Dunkelheit unsicher. Erst nach einiger Zeit bölkten die Lautsprecher rechthaberisch und wachsam. Lange Wagenreihen wurden zusammengezogen und beiseite gedrückt, und der Wagendispatcher hatte seine Telefone stehen lassen und kam zu ihnen ins Zimmer gestürzt, wo er die Wagen vielleicht hernehmen solle. Bartsch, jetzt völlig ruhig, rauchend, vorgestützt, mit Hand in der Stirn, wies darauf hin, dass man auch Schwerlastwagen brauchen werde. Und sie könnten einen gewissen Leerzug aus dem Süden erst in 20 Minuten hier haben, wenn er überhaupt freizumachen sei aus dem Geschlinge da unten. Also gut, und jetzt kam der zweite Zug aus dem Norden und blieb heftig atmend stehen zwischen den Bahnsteigen des Personenbahnhofs. Fröhlich, unterhaltsam lehnten sich die Soldaten vorwärts hinaus über die Sperrstangen in den offenen Türen und versuchten Gespräche mit der übermüdeten, gereizten Menschenmenge, die wartend stand neben Koffern und umdrängten Mitropa-Kiosken, unbeweglich, wie die Güterwagen sich nicht rührten. Weil nicht nur auf den Fahrstraßen der südlichen Richtung rangiert wurde, sondern auf allen. Und die Laderampe war noch nicht einmal abgeräumt. Indessen öffneten sich die Tore der Garnison in der Stadt, die Scheinwerfer der Armeelastwagen glitten hinaus auf die nächtliche Straße, mit roten Leuchtzeichen hielten sie Verbindung. Motorräder rasten voraus auf die Kreuzungen mit dem Stadtverkehr und sprangen quer auf die Fahrbahn und winkten mit gekreuzten, geöffneten, überkreuzten Armen die Straßenbahnen und Lastautos und Personenwagen und Fußgänger zum Stillstand. In ungestümen Wendungen glitt Heck für Heck der Armeetransporter davon, unter der städtischen Beleuchtung, unter den Blicken der wartenden Bevölkerung. die regelmäßig den rätselhaften weißen Farbkreis wiederkehren sah, mit der kyrillischen Schrift auf den Schlussbrettern. Utschepnaja, Fahrschule. Als der Leerzug über die Brücke gekommen war, hielten sie ihn an, vor der Einfahrt ins Bahnhofsfeld. Die Rangierbrigaden stürzten sich auf ihn und rissen und pflückten die brauchbaren Teile heraus. Immer noch standen die Soldaten über den Bahnsteig gebeugt, rührten sich nicht die wartenden Züge auf der Richtung Nord-Süd, die freien Durchfahrten lagen leer und still. Endlich knallten die Wagen an die Laderampe, die Fahrstraße wurde geräumt, der zweite Militärzug bekam die Ausfahrt, den sind wir los, jetzt noch den dritten. Die Panzerkommandanten mit halbem Leibe aus den Luken ragen, drehten ihre Gefährte mit kreisenden Armen aus der Fahrtrichtung. Schwerfällig und geschickt begannen die Ungetüme auf die Rampe zu klettern. Die Rangierer krochen noch unter den Wagen umher und schlossen die Bremsschläuche. Trupp für Trupp stürmte aus den Lastwagen über die engen Treppen auf die Waggons zu. Megafone knatterten, Motoren heulten, Holz splitterte zierlich unter den Raupenketten. Die Rangierlokomotive zog fauchend ab. Nun noch ein Gespräch an die Lokleitung. Ist die S immer noch nicht da? Was macht ihr da eigentlich? Die Fertigstellung des Zuges ist an FDL zu melden. FDL fragt, ob ausfahren soll. Soll ausfahren. Und nun wollen wir mal sehen, was wir inzwischen geleistet haben. Da ist ein großer freier Platz auf dem Blatt, zwischen Zeit und Raum, wo sonst ein säuberliches, dichtes, kluges Knüpfwerk war. Und was läuft quer durch diese Leere? Drei Striche und ein halber. Wir gehen jetzt. Und wenn der inzwischen eingestampfte Verkehr sich nicht festgefressen hat, wirst du um Mitternacht die bis jetzt vorliegenden Verspätungen aufgedröselt haben. Dann hast du natürlich neue. Die Russen, das Armeekommando. Schöne Grüße. Mahlzeit. Mahlzeit, Jakob. Mahlzeit. Du, Jakob? Ja, sagte Jakob. Und wenn wir mitgemacht hätten? Fragte Wolfgang. Jakob fragte nicht weiter. Sie wussten den Namen. Wenn sie wie Nord die Durchfahrten blockiert hätten, wenn sie die Militärtransporte irgendwo abgestellt hätten und den gewöhnlichen Betrieb ungestört hätten durchlaufen lassen. Morgen früh wären sie doch da gewesen, sagte Jakob. Ich rede nicht davon, dass wir alle drei... Ehrenpussel, sagt er, ist ja wohl rein beleidigt. Und du und ich verhaftet wären. Ich meine... Es wäre, als hätten wir verrückt gespielt aus lauter Lust und Ehrlichkeit. Herr Dr. Blach stand auf und kam ins Licht. Die Melderin wartete. Jonas räusperte sich und sagte, und ihr hättet euch benommen nach eurer Meinung. Das meine ich mit verrückt spielen, sagte Jakob lächelnd. Er beugte sich seitlich zu der Frau und gab ihr die Hand. Alles Gute, Herr Abs, sagte sie. Ich bin nicht traurig, sagte er. Sie lächelten alle. Und Bartsch sagt heute, ihm wäre schon damals so gewesen, wie Jakob so dagestanden hat mit dem Mantel über dem Arm und so, als ob er nicht wisse, wohin nun gehen. 2. Die sichere Unterbringung eines Manuskripts. Blach hatte ein Zimmer im Elbe-Hotel genommen und am späten Abend saß er mit Jakob neben dem Tisch, an dem vor einigen Tagen Crespals Tochter eine ungünstige Meinung vom hiesigen Kundendienst erworben hatte. Und während der Kellner das Essgeschirr wegräumte, sagte Jakob, nie war seine Sprechweise Jonas so pommersch erschienen. Ist es nicht schrecklich? Das war keine Frage. Er hatte sich damit nicht an Jonas gewandt. Sein schweres, übermüdetes Gesicht hing einsam, schräg in die Hand gestützt, die Augen waren halb geschlossen, unzugänglich. Und wiederum fragte Jonas sich, wie Jakob denn dem Verständnis erreichbar sein könne. Denn Crespal in der Ferne und seine verschwundene Mutter und Gesines wahnwitziger Besuch, das alles half gar nichts. Das waren wieder alles Leute mit ihren Handlungen für sich allein, die einander nicht erklärten. So war eigentlich nicht zu begreifen, ob Jakob eine gewisse Einzelheit der demokratischen Hochschulpolitik gemeint hatte mit seinen Worten. Vielleicht hatte die Müdigkeit sie ihm auf die Lippen gedrückt, wie sie die längst versunkene, zärtliche Sprache der Kindheit am Fluss hatte aufsteigen lassen. denn Jakob wandte sich ohne Übergang und Atemholen und Veränderung des Gesichtes um und winkte dem Kellner und sagte bei zwei erhobenen Fingern Stogramm. Und nun passte sein Benehmen sogar zu der still erfreuten Miene des Kellners. Jakob beugte sich vor und begann betulich, eifrig, Jonas. Er hat ihn gefragt, ob er nicht Rangierer werden wolle. Da könne jedermann untergebracht werden, denn die Rangierer fehlten an allen Ecken und Enden. Darauf blieb Jonas sich treu und fragte nach den Ursachen. Warum will keiner diese Arbeit? Ja, ja, sagte Jakob. Das wird schlecht bezahlt. Sieht ja einfach aus. Muss bloß hin und her laufen, mit den Hemmschuhen auf dem Trittbrett mitfahren, die Grenzzeichen beachten, die Kupplungen einhängen, die Bremsschläuche verbinden. Das ist aber schon eine ganze Menge. Und es ist auch gefährlich. Sieh mal, bei der vielen Lauferei, jetzt wo es glatt und schmierig ist, du rutschst aus und wirst angefahren. Hast du das mal gesehen am Ablaufberg? Und anstrengend. Wenn einer früher zwei Gleise zu bedienen hatte, dann heute manchmal vier. Da muss er sehr oft zwischen den Wagen durchklettern zum nächsten Gleis. Da kommt aber schon wieder was gerollt. Meistens steht das Signal jetzt genau senkrecht. Schnell abdrücken. Und, Jonas? Arbeitskräfte fehlen ja überall. Die sind zum Westen oder in die Armee gegangen. Die übrigen suchen sich natürlich günstigere Beschäftigungen. Aber für dich wäre es interessant. Viel Neues. Immer in Bewegung, an der frischen Luft. Und in unablässiger Berührung mit vielen Leuten, dachte Jonas. Doch, doch, sagte er. Er wollte sich das überlegen. Ohne Innehalten fügte er hinzu, nein, gewiss nicht. Und dass einer sich immer aussuchen kann, was er will und verantworten mag, das nennst du Freiheit? Fragte Jakob. Jonas suchte in der Ernsthaftigkeit nach Spott. Zdravstvujet, tvoja slava, sagte Jakob ernsthaft. Zdravstvujet, tvoja slava. Und Gesundheit. Und langes Leben. Ja. Sag mal, ich verstehe das nicht, begann Jakob von Neuem. Warum gehst du da nicht zum Besten? Du hast doch Gesine da und da lassen sie dich auch wieder arbeiten in der Wissenschaft. Das ist kein Grund für eine Republikflucht, sagte Jonas höflich. Das reicht aus für ein Abholen am Bahnhof. Guten Tag, da bist du ja. Und das reicht für Bewirtung und Hilfestellung am Anfang. Ich müsste ja aber leben, sagte Jonas. Jetzt nahm er wahr, dass Jakob die Antworten nicht verstand und sie auch gar nicht augenblicks bedenken wollte. Er wollte sie hören. Die unendliche Leere der Müdigkeit und des Überdrusses, die nichts mehr aufbringen kann aus sich selbst und von fremden Lauten. Wirklichkeiten leben muss. Sie annimmt. Unbesehenermaßen. Sag mal, ich verstehe das nicht. Jonas schüttelte den Kopf und nahm zurück, was er gesagt hat. Ihre Seele ist in fremde Gärten gegangen. Meine kleine Schwester, sagte Jakob erstaunt, überrascht lächelnd. »Schelle weg, Stogramm«, rief er. Er lehnte sich erheitert zurück und sagte mit der schweren, zäh gedehnten Tonbildung der Russen, »Nun wollen wir trinken auf ihr Wohl.« Uwe Jonsson, Mutmaßungen über Jakob, dritter von drei Auszügen, gelesen von Gerd Hauke. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks von 1984.